Prélude et Fugue in D von Franz Reizenstein, am Klavier Cornelia Theiss. Die Pianistin Cornelia Theiss eröffnete unser heutiges Concerto Bavarese mit Präludium und Fuge in D für Klavier von Franz Reizenstein. Als nächstes das Konzert für Perkussion und Streichorchester von Siegfried Fink. Solist ist Dmitri Nedeljew. Die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt spielen unter Leitung von Oliver Weder. Thank you.

Mit dem Konzert für Perkussion und Streichorchester von Siegfried Fink hörten wir Dmitri Nedeljew und die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt unter Leitung von Oliver Weder. Weiter geht's hier im Concerto Bavarese mit The Love Songs of Anatole von Uwe Strübing. Eine Aufnahme mit dem Ensemble direkt unter Leitung von Hans Dirr. Thank you.

curiosity. Your picture in my heart. You think I'm certain. Damp of North! Will through all their senses move. Your mother to the name of Massacre! Poor victories, but if your dare be brave and pleasure in your conquest as a mere man. Do you but try a passive failure, and you shall find one. Make it you have faults enough of she laughed. I was aware of becoming involved in her laughter and being part of it until her teeth

The Love Songs of Anatole, Opus 35 von Uwe Strübing. Wir hörten damit das Ensemble direkt unter Leitung von Hans Dirr. Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit dem Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott, Opus 92 von Hans-Günther Allers. Eine Aufnahme mit dem Ensemble Kontraste. Thank you.

Das Ensemble Contraste im Concerto Bavarese mit dem Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott Opus 92 von Hans-Günther Allers. Vokalmusik von Horst Lose schließt sich an seine Cantos Sinfonicos. Nach Gedichten von Federico García Lorca hören wir jetzt singen Dorothea Kästner, Sopran, Almut Mart, Alt, Roland Wagenführer, Tenor, Helmut Jotz, Bass und der Lehrer Gesangsverein Nürnberg. Die Nürnberger Symphoniker spielen unter Burkhard Rempe. Las gentes de la cuevas asoman sus velones. Das waren Horst Luses Cantos Sinfonicos nach Gedichten von Federico García Lorca. Und wir hörten damit Dorothea Kestner, Sopran, Almut Mart, Alt, Roland Wagenführer, Tenor, Helmut J. Bass, den Lehrergesangverein Nürnberg und die Nürnberger Symphoniker unter Leitung von Burkhard Rempe. Das Dunkellied für zwei Gitarren von Bernhard Weidner steht jetzt auf dem Programm. Wir hören damit Harald Lillmeier und Wolfgang Ostermeier an den Gitarren. Thank you. Das waren Harald Lillmeier und Wolfgang Ostermeier mit dem Dunkellied für zwei Gitarren von Bernhard Weidner.